an der Reling steht ein Junge, er schaut weinend übers Meer, denn der Abschied von zu Hause und von Muttern fiel ihm so schwer. Auf jedem Schiff fährt das Heimweh mit. Auf jedem Schiff ist die Sehnsucht zu Haus. Darum träumen die Matrosen, dass der Wind sich wieder dreht und die Fahrt zurück nach Hause zu der Allerliebsten geht. Darum träumen die Matrosen, dass der Wind sich wieder dreht und die Fahrt zurück nach Hause zu der Allerliebsten geht. An der Reling steht ein Seemann und der Wind weht durch sein Haar. Er denkt nur an seine Antje, die nun wartet schon Jahr für Jahr. Auf jedem Schiff fährt das Heimweh. Der Wind sich wieder dreht und die Fahrt zurück nach Hause zu der Allerliebsten geht. Darum träumen die Matrosen, dass der Wind sich wieder dreht und die Fahrt zurück nach Hause der Allerliebsten geht.